Die neue aktuelle von Magic Affair. Wir haben sich hier einen Song von Queen angenommen. Und mein Hörer staune, alle steigen aufs Melodische um. Bohemian Rhapsody. Magic Affair. So, und dann werden wir heute noch mit der Kelly uns ganz, ganz arg unterhalten. Und zwar Kelly, ja? Das Leben kann für mich eigentlich nur noch besser werden. Richtig. Ich bin 23 Jahre alt, ich habe keine Kohle und ich wohne immer noch daheim. Ich bin irgendwie wie Dad mit blonden Vorzügen. Ja, genau. Und zwar die Vorzüge, die werden wir heute mal richtig vorstellen, Kelly, ja? Geile Idee. Du bist ein Genie. Ja, deine Vorzüge. Hey. Ich liebe das Surfen. Ich liebe den Wind. Na, wer kennt schon beim ersten Ton das Modul? Heute gehen wir surfen auf dem Baggersee. Und wenn es regnet, surf ich im PC. La la la la la la. Surfen bin ich Hier ist die ganz neue Captain Jack. Auch wieder ein Titel von Queen. Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Another one bites, another one bites, another one bites dust. Another one bites, another one bites, another one bites dust. Another one bites, another one bites, another one bites dust. Another one bites, another one bites, another one bites dust. Ready for Captain Jack, die ganz neue. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. Wollte nichts mehr. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. Have you done the one you can do? Have you want to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. And right on there. Wow. Jetzt kommen erstmal die Termine von Charlie 2000. Party Time on the Road. Und zwar für morgen Samstag, 9. November. Da ist dran zum einen Simotsheim, Nähe Kalf, Festhalle Simotsheim. Dann La Reichenbach, die Geroldsecker Halle. Und Neuried Altenheim, die Festhalle. Altenheim an der B36. Und im Elsass ist dran Westhofen bei Straßburg. Und Schillersdorf, Nähe Hagenau. Vielleicht gleich eine Woche später, am 16. Friesenheim. Sternberghalle und Herbolzheim, Breisgau, Halle. On the road again. Bar Roadshow. Hier geht's ins Wochenende. Hallihallo, Nachtschwärmer. Seit 22:26 Uhr. Wer übrigens faxen möchte, Grüße faxen, der faxt folgende Nummer an: 0621 3375 266. Vielen Dank für die Faxe, die auch schon während der Woche angetroffen sind. Die kommen jetzt gleich dran noch anschließen. Das ist ein alter Bekannter, DJ Bobo. Open their graves, 1, 2, 3, and 4, grave by grave, more and more commemorate. generation of transportation. Traces of a last generation, the shadows of the night have never died. Unsatisfied, they pay the highest price, waiting for another advice, never found final peace. Their restless life will never cease when the moon is shining bright. They leave their graves as shadows of the night. Shadows of the night. Shadows of the Night aus seinem Longplay. So. Wie gesagt, heute werden wir die Hintergründe von Kelly Bundy aufdecken. Kelly, was sagst du dazu? Wa? Mann, gegen den hätte ich gern was in der Hand. Hättest du gern. 22 Uhr und gleich 31 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Abend, am Freitag, Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hier geht's rund. Soll ich noch fragen? Und was ist mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Sich einem die Zehennägel auf. Wir treiben das einfach zu weit. Atmosphäre und Leben pur. Jede Woche bei. Echten Bomben-Sound hier. Auf dem fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Und jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Geil. Ja, ja, ja. Wir suchen 5 Interpreten. Die Teilnehmer bitte Aufstellung nehmen. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. 01388000 ist die heiße Nummer. Wer so meint, der hat 500 Fritten zusammen, nach der ruft an 0138 8000. So, jetzt kommt die erste Zwischenprüfung neben dem Gewinnspiel her mit der Kelly. Kelly, du hast jetzt folgenden Auftrag, die Telefonnummer durchzusagen, die hier die Hörer anrufen sollen für unser Gewinnspiel. Meinst du, schaffst das? Quatsch, nicht so blöd. Ich kann das. Ja, aber das muss jetzt richtig stimmen. Ja, das ist nämlich hier eine Zwischenprüfung für dich jetzt, Kelly, ja? Ich will meinen Verstand einsetzen, kein Dekorationsstück sein. Eben, das widerlegen wir hier jetzt. Also, los! 1-800, Reißverschluss zu! Oh nein, das ist Kelly Bundy, ja? Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Ja. Thank you. geht ins Wochenende. Hallo Nachtschammer, die noch da sind und die sich zugeschaltet haben. Hallo Blondies. Ja, die Kelly haben wir halt schon ganz böse entblößt. Sie ist echt sauer. Das ist das Fass, das den Boden ins Gesicht schlägt. Ja, Kelly. I have a dream, DJ Quicksilver. Bei mir in der Sendung geht Grüße nur per Fax. Leider sonst artet das zu einer reinen Grußsendung aus. Aber nach mir, nach 2 Uhr, gibt es dann Gruß und Kuss. Und zwar auch per Telefon. Ja, die ganze Nacht. Polizeistunde, die kennen wir nicht. Polizeistunde? Was ist das? Kennen wir nicht. Oh. Polizeistunde. Hört euch den hier an. Der ist traurig, was? Hey, Monster fehlt dir, was? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Hm. Ja, was ist denn mit dir, Monster? Sie ist kaputt. Alles kaputt. Was? Was ist denn kaputt? Meine Gitarre. Ach so. Ja, warte. Warte mal. Hör doch mal, Monster. Nicht weinen. Hör mir mal zu. Guck mal, deine Gitarre ist kaputt. Aber du kannst damit doch noch was anfangen. So? Na klar. Wir gucken uns das Ding mal richtig an, ja? Oh ja. Ja, gut. Gib sie mir mal. Ja, aber vorsichtig mit meiner Gitarre. Na klar. Ich sage dir, was man damit machen kann. Pass mal auf. Wir nehmen die Gitarre jetzt auseinander. Oh. Oh. So, und dann nehme ich nur den Holzkörper und mache eine Trommel draus. Hör mal. Hi everyone. I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet. Okay, der Fernandes, we come from the town. go. Tonight, the new king is gonna take control. With the beat that's gonna move your soul. It's gonna make it more than a strike. You don't believe we're gonna pop right now. I don't be sitting down waiting for the breakdown. Just to get down to this new sound. Stop mucking around, clown. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Dance floor smoking. Come on. Body's wet. Come on, come on. Bass is kicking. You ain't seen nothing yet. Keeps the hotties humping. Go. Na, schon erkannt? Stevie B ist das. Number one of dance charts, the number one. The number one of dance charts. Thank you. Future Breeze, die Nummer 1 in den Charts. Ein Ohr, 24. Charlie schwebt musikalisch immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Oh, es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. Hallo, Herr Kaiser. Hier sind die Schröders. Hi Leute! Fucking nerves to call me a cop. Ich muss jetzt diesen super starken neuen Song, der auch ganz tierisch im Steigen ist, kurz abbremsen, war. Ja, El, es ist okay. Hör zu, lass dich nicht aufhalten. Okay. 1 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Im Hochschwarzwald Gefahr durch überfrierende Nässe, insbesondere in den Bereichen Schluchsee und Bondarf. Es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet. Bitte fahren Sie vorsichtig. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt aus der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den gibt. Ein Wahnsinns Powerplay. Wir heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. Welcome. Wochenende mit allerbester Laune. Und jetzt unser Gewinnspiel. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Ja. Wir suchen wieder 5 in der Breton. Ich gewinne jetzt mal, Charlie. Klar, Charlie. Charlie! Ja. Charlie, klar mache ich Charlie. Dankeschön, Charlie. Ja. Und ich habe wieder ganz tief in die Kiste gegriffen. 5 in der Breton. With my suitcase in my hand. We only love, I swear it's true. Countdown Go. Unser Gewinnspiel. Nebenher ein paar Faxe. Hallo, liebes Radio Regenbogen-Team. Ein Windfax pro Deckblatt. Hier sind Tanja, Udo, Antje und Jasmin aus Rohrhof bei Bühl. Grüße an Stefan, Georgius, Lothar, Mario und Frank, Volker, Dani und alle, die es können. Schön. So, dann hier Super Burschi hat gefaxt. Grüßt Janet in Forchheim, Ilke in Pforzheim, Patrizia in Ingrid in Pforzheim, die Kerstin in Ludwigshafen und alle Mädels am Radio. Nächstes Fax hier. Wolfgang aus Wimmitzweiler. Grüßt Tatjana, Sabine, Jasmin, Thorsten, Nadja, Merlin, Nicole, Maike, Michaela, Heiko und alle, die jetzt kennen. Und das ganze Radio-Regenbogen-Team. Ja. Nächstes Fax, neben Gewinnspiel her. Ich heiße Jürgen Konrads und komme aus Freudenstadt. Ich grüße Gerard, Andi, Sina, Sonja, Karl-Heinz, Marco, Stefan Fleischer, Stefan Horror, Timo, Sarah, Katrin, Sebastian, das Mutterkind Kurhaus Beck in Freudenstadt, Reini, das ganze Regenbogen-Team, Patrick Fürst. Alles klar. Nächstes Fax, Gregor. Ich grüße alle in Rastatt, die mich kennen, ganz besonders die Anja und Markus. Immer noch Gewinnspiel 0138 8000. Sen sıkı tut çeneni, eline

kennst du den Namen dieser Gruppe? Ja, kennst du den? Das ist in unserem Gewinnspiel mit drin, Ella. Dieser Name war ja eigentlich für meinen Grabstein gedacht. Aber jetzt möchte ich es ganz richtig wissen. Da kommt jetzt anschließend ein uralter Song drin in diesem Zusammenschnitt. Wer das extra weiß, der bekommt zwei CDs. Ja, genau. Der Song ist nämlich fast so alt wie mein Freund L. L. Altes Haus, hey. We fly so high, we fly so high. Wie heißt der? Wie heißt diese Gruppe? Ha! Moskau, Moskau! Bitte schön, dein Glas ist leer. Doch im Keller ist noch mehr. Moskau, Moskau! Wirft sich Käse an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Hey! Moskau, Moskau! Deine Seele ist so groß. Nachts ist der Teufel los. Mensch, raus hier, Pint! Okay, das war's. Jetzt möchte ich's wissen. Ruf mich bitte an. Aufregende Sache. Mesdames, Messieurs, le Mesdames, Messieurs, le disjockey Zach est de retour. Jetzt bin ich mal gespannt. Um 1.52 Uhr habe ich in der Leitung den Peter aus Pforzheim. Ja, Peter, ja. Moin. Peter, 5 in dem Rennen und die Extra-Frage. Okay, da war das Gute dabei. Ofra Haser war da, Prinzen, K2, Snap, Wickfield, Trio und natürlich Genghis Khan. Ja, das war die Extra-Frage. Ofra Haser war nicht ganz richtig, aber egal. Hey. Genghis Khan, er kriegt nämlich jetzt zwei CDs. Ist ja alles super gut, ne? Hallo Lachschwimmer! Voll normal! Ist doch voll normal! Ist doch voll normal! voll normal. Ja, die Zeit vergeht. 1.53 Uhr. Aber wir haben November, ist bald St. Martin. Müssen ein bisschen was für St. Martin tun. Macht ihr auch mit? Also 1, 2, 3, zack, zack. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Juhu. Da oben leuchten die Sterne. Hier unten.